北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 听众朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第十二课，在海关。 Jetzt lernen wir Lektion 12 beim Zollamt。 在开始学习新的一课前，我们复习一下上次课学习的内容。上一课我们学习了怎样订飞机票，询问飞机起飞的时间。现在，请您听一个小对话。Lufthansa, guten Tag. Guten Tag.Gibt es am Dienstag eine Maschine nach Berlin? Ja, es gibt zwei. Eine fliegt um 8.10 Uhr ab, eine andere um 13.30 Uhr. Ich nehme die Maschine um 8.10 Uhr. Wie viel kostet ein Flug nach Berlin? 300 Mark. Kann ich jetzt schon das Ticket buchen? Ja, wie ist Ihr Name bitte? Hans Müller. Herr Müller, Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 请再听一遍这个对话。Lufthansa, guten Tag. Guten Tag. Gibt es am Dienstag eine Maschine nach Berlin? Ja, es gibt zwei. Eine fliegt um 8.10 Uhr ab.Eine andere um 13.30 Uhr. Ich nehme die Maschine um 8.10 Uhr. Wie viel kostet ein Flug nach Berlin? 300 Mark. Kann ich jetzt schon das Ticket buchen? Ja, wie ist Ihr Name bitte? Hans Müller. Herr Müller, Sie können heute Nachmittag schon Ihr Ticket abholen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.今天我们学习在海关检验证件和上税时常遇到的德语表达法。通过海关时，海关人员请您出示证件时会这样说 ：“Zeigen Sie Ihren Pass bitte。” 请出示您的护照。 “Zeigen Sie Ihren Pass bitte。”“Zeigen Sie Ihren Pass bitte。” 海关人员也可以用一个短语来说 ：“Ihre Papiere bitte。” 请出示您的证件。 Ihre Papiere bitte. Ihre Papiere bitte. 在海关，有时海关人员也可能会问一问您是否有上税的东西。 Haben Sie etwas zu verzollen? 您有要上税的东西吗？ Haben Sie etwas zu verzollen? Haben Sie etwas zu verzollen? 您可以告诉海关人员您都带了些什么东西，比如您带了些香水和咖啡，怎么说呢？ Ich habe hier eine kleine Flasche Parfüm und etwas Kaffee. 我有一瓶香水，一点咖啡。 Ich habe hier eine kleine Flasche Parfüm und etwas Kaffee. Ich habe hier eine kleine Flasche Parfüm und etwas Kaffee. 您带的东西如果没有超过海关规定的数量，海关人员会这样告诉您。 Das alles ist erlaubt. 这些东西都是许可的。 Das alles ist erlaubt. Das alles ist erlaubt. 这句话还可以这样说。 Das alles ist zollfrei. 这些东西都是免税的。 Das alles ist zollfrei. Das alles ist zollfrei. 现在我们听一个小对话，看看我们的一位朋友是怎样通过海关检查的。 Guten Tag.Zeigen Sie Ihren Pass, bitte. Hier. Und hier ist mein Visum. Bitte schön. Danke. Haben Sie etwas zu verzollen? Ich habe hier etwas Kaffee und eine Flasche Wein. Das alles ist erlaubt. 我们在这个对话里出现了两个新的单词，一个是 das Visum， das Visum 汉语的意思是签证，另一个词组是 eine Flasche Wein， 汉语的意思是一瓶葡萄酒。我们读一读这两个单词。 Das Visum, das Visum, eine Flasche Wein, eine Flasche Wein. 下面请您再听一遍这个对话。 Guten Tag, zeigen Sie Ihren Pass bitte. Hier, und hier ist mein Visum. Bitte schön. Danke, haben Sie etwas zu verzollen? Ich habe hier etwas Kaffee und eine Flasche Wein. Das alles ist erlaubt. 在海关，有时海关人员还会问您是否有贵重金属、首饰之类的贵重物品。这个句子是这样的。 Haben Sie noch Wertgegenstände wie Edelmetalle, Schmuck und dergleichen? 您还有贵重金属、首饰之类的贵重物品吗？ Haben Sie noch Wertgegenstände wie Edelmetalle, Schmuck und dergleichen?Haben Sie noch Wertgegenstände, wie Edelmetalle, Schmuck und dergleichen? 如果您没有这类物品，只有个人需用的物品，就可以说 Ich habe nur Sachen für den persönlichen Bedarf. 我只有个人需用的物品。 Ich habe nur Sachen für den persönlichen Bedarf. Ich habe nur Sachen für den persönlichen Bedarf. 如果您有该上税的东西，海关人员就会说 ：“Nach den Bestimmungen müssen Sie für diese Sache hier Zoll bezahlen。” 按规定，这件物品得上税。 “Nach den Bestimmungen müssen Sie für diese Sache hier Zoll bezahlen。”“Nach den Bestimmungen müssen Sie für diese Sache hier Zoll bezahlen。” 您可以这样来询问：需要上多少税？ Wie viel Zoll soll ich zahlen? 应该上多少税? Wie viel Zoll soll ich zahlen? Wie viel Zoll soll ich zahlen? 在德国短期逗留期间买的一些消费品，按规定离境时可以在海关办理退税手续。如果您要找退税的地方，就可以这样问： Kann man hier Steuerrückvergütung bekommen? 是在这里退税吗? Kann man hierSteuerrückvergütung bekommen? Kann man hier Steuerrückvergütung bekommen? 下面请您听一个小对话。我们的一位朋友买了一架相机，想退税，看看他是怎样退税的。Verzeihung, kann ich bei Ihnen Steuerrückvergütung bekommen? Ja, was haben Sie gekauft? Eine Kamera. Zeigen Sie mir Ihre Kamera. Hier ist sie. Sie können am Schalter nebenan Ihr Geld bekommen. Danke. 在对话里有一个单词 die Kamera， 汉语的意思是照相机的意思。Am Schalter， 汉语的意思是指营业或服务窗口的意思。请跟着读一读。 Die Kamera， die Kamera， am Schalter， am Schalter. 请您再听一遍这个对话。Verzeihung, kann ich bei Ihnen Steuerrückvergütung bekommen? Ja, was haben Sie gekauft? Eine Kamera. Zeigen Sie mir Ihre Kamera. Hier ist sie. Sie können am Schalter nebenan Ihr Geld bekommen. Danke. 现在我们练习一下本课出现的几个重要的单词和词组的发音。 Das Zollamt.Das Zollamt. Zeigen. Zeigen. Der Pass. Der Pass. Das Visum. Das Visum. Das Papier. Das Papier. Verzollen. Verzollen. Die Flasche. Die Flasche. Das Parfüm. Das Parfüm. Alles. Alles. Erlaubt.Erlaubt. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了，感谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören.